Ich habe schon drei Leute übrigens erwischt, die genau mit so Fernrohre hierher geglotzt haben. Zwar nicht auf meine Höhe, aber so drei oder vier Stockwerke drunter. Sieh, da muss allerhand los sein. Nun hat ja diese rege oder erregte Bautätigkeit, ne, kann man fast sagen, die hat ja hier einen Vorteil, nämlich für so Leute wie die Mathilde Ellersieg, ne, die ist da so fies mit ihrer Haut. Oh, Junge, du, also wenn die beim Fensterputzen nur mal eben mit der Hand in so einen Sonnenstrahl gerät, ich denke, kriegt sie gleich Pusteln auf der Zunge, ganz dicke Beine, ja, das hat die besprechen lassen, nichts geholfen, alles. Und deshalb hat der Arzt die auch verboten, dass sie, also unten darf die ihre Haut überhaupt nicht mehr entblößen, südlich der Alpen, nicht, weil da ja die Sonne immer mehr von oben kommt, nicht, ja, oder sie müsste eben ganze Tag eine Zeitung vorm Gesicht halten, naja, das würde die ihre Chancen bei den Männern auch keinen Abbruch tun, nicht so wie die sowieso aussieht, aber ist egal, jedenfalls für so schwierige Fälle haben die jetzt ein extra Silo gebaut, also nur für Sonnenempfindliche, aber da können sie von morgens bis abends am Balkon liegen, ich ist garantiert immer Schatten. Jetzt das kulturelle Leben von Teneriffa besteht größtenteils aus zwei Kamele, da kann man sich hier wunderbar mit um eine Ecke reiten lassen. Manchmal tun sie auch so eine Ziegenherde, nicht? Die haben auch vielleicht einen Abgasser am Leib. Mein lieber Scholli, das sind die einzigen, die auf der Insel, wo nicht mal die Weiber gegen anstinken können. Die strahlen vielleicht eine After-Chef-Wolke aus. Da muss man aber schon eine ganz schöne Hornhaut auf Aromastäbchen haben, damit man die gegenüber noch Mensch bleiben kann. Ja, und am Strand gibt es noch so Löwensäuglinge, nicht, die aber ganz harmlos sind. Die lassen sich mit jedem fotografieren. Und das Nachtleben selber, nicht, das ist wie bei uns in Gelsenkirchen. Ab und zu mal ein Spanier in der Kneipe, aber meistens nur als Ober. Ich meine, irgendeiner muss ja auch die Arbeit machen. Dankeschön. Ja, Herrschaften, also, ich meine, eins muss man diesen Teneriffa ja lassen. Nicht, hier merkt man so richtig, was 14 Tage für eine Ewigkeit sein können. Und dabei, ich hab nichts ausgelassen. Ich gestern sogar noch die Abschiedseinkäufe gemacht. Nicht, aber das war gar nicht so einfach. Nee, gucken Sie mal, ich habe noch Parfüm, nur als junger Bursche, ne, wie ich noch auf die Kirmes ging, da habe ich mir schon mal so ein Tröpfchen Benzin auf eine Krawatte gemacht. Nicht dafür, dass das Mädchen bei Tango denken sollte, ich hätte ein Auto. Ne, genau. Mindestens ein Motorrad, ne? Aber wie ich jetzt in diesen Parfümladen reingetreten kam, Junge, das war gleich wieder meine Blutsenkung. Hier muss ich erstmal den Arm frei machen, nicht? Und dann haben die mir da so aus Spritzflaschen was auf die Federn geknallt, ne? Ich sollte meine Nase sprechen lassen, nicht? Aber also ehrlich, nach dem 10. Spritzer da roch ich nur noch Bahnhof, ne? Ja, dann fingen sie an, was ein Typ unser Mama wäre. Ich habe ich angegeben. Baujahr, Haarfarbe, Schuhgröße. Nicht? Und dann muss ich den anderen Arm frei machen. Ja, aber nun wollte ich doch auch noch für unsere Tante Hedwig, ne, für die Monika von meinem Schwager, nicht, meine Cousine Lisbeth, nicht, und eins vielleicht in Reserve. Und da bin ich auf einen, da habe ich das jetzt auserlesen. Und zwar habe ich genommen eins von linken Handrücken, dann das von rechten Ellenbogen, zwei von linken Unterarm und dies eine von der Lebenslinie. Ne? Na, ehrlich, die fand ich am schönsten. Ne? Ja, aber nur ist ja noch eine Macke bei diesem Teneriffa, was auch in keinem Prospekt steht. Ne? Nämlich, wenn sie da zu Hause ankommen mit dem ganzen Käse, nicht? Und der Zollbeamte ist kein Vollidiot, nicht? Der müsste sie 15% vom Einkaufspreis, aber auf alles. Ne? Ich meine, ich hab doch, wir hatten im Hotel, haben wir jeden Tag ein Stück Seife, ne? Dann so Packen Papier, Taschentücher. Ne? Das Klopapier habe ich schon second-hand an einen Kollegen, der hier mit dem Wohnwagen. Ne? Und ja, hier die Bibel, nicht? Aus dem Nachttisch. Ja, ne, die war für den ganzen Urlaub gedacht. Ne? Und das Briefpapier, diese Hüllen, habe ich jeden Morgen aus der Mappe kassiert. Nicht dieses dünne Flugzeugpapier. Ich war da noch Zucker, wollte ich als Marschverpflegung. Ne? Und da ist jetzt nur eins hier, das Ding hier, das Pferdrohr, habe ich doch auch hier für einen halben Preis, ja. Also jetzt bin ich ein bisschen in Sorge, das sieht ja doch so frisch aus, ne? Nur habe ich versucht, an der Balkonwand ein paar Kratzer reinmachen, nicht? Aber da ist immer der ganze Putz mit runtergekommen. Da habe ich mir nicht mehr getraut, nicht? Aber du steht da drauf, Made in Japan. Nicht, und das soll mir der Zollmann nachweisen, dass mir das kein Chinese geschenkt hat. Nicht, also, ja. Deshalb, ich meine, jetzt ist nur noch das Problem mit den Parfümpullen. Ne? Und ich hatte ja erst so ein paar Etiketten abgeweicht aus meinem Erste-Hilfe-Beutel. Nicht? Baldrian, Goldtropfen, nicht? Rizinus, aber. Also erstmal klebt das so schlecht auf die Flasche, ne? Denn zweitens die Glückauf-Apotheke immer drauf, nicht? Mit dreimal täglich, ich weiß ja nicht. Und da bin ich auf ein wunderbarer Trick. Ich habe jetzt die Fläschchen einfach umgefüllt, nicht? Alles raus und tue die Flaschen jetzt leer in den Koffer. Ich meine, da sind sie aber garantiert zollfrei. Nicht? Und die Bierpulle hier. Die trage ich ganz offen in der Jackentasche. Wenn einer wissen will, was da drin ist, sage ich ganz scheinheilig die Wahrheit. Nicht der große Duft von Teneriffa. Und dem glaubt ein sowieso kein Arsch. Ne? Ja. Okay. Yeah. Okay.